Die Lieder, die ich jetzt spielen möchte als erstes, sind von mir zum Teil selbst geschrieben, also irgendwo mal hingehört. Es ist ein Lied von dem riesengroßen Wellensittich. Das Stück heißt Gran Canaria.